Zu den von Ihnen beschworenen Eidespflichten gehört die, nichts zu verschweigen, nichts hinzuzusetzen. Der Gerichtshof wird prüfen müssen, ob diese Eidespflicht nicht von Ihnen verletzt wurde. Herr Justizrat? Der Zeuge hat angedeutet, ich kennte die Gründe seines ungewöhnlichen Zögerns, die ihn abhielten, über den Geheimbefehl auszusagen. Ich bitte, das mit meiner Erregung zu entschuldigen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Es war reine Abwehr. Ich werde mir Strafantrag gegen den Zeugen vorbehalten. Herr Oberstaatsanwalt? Auch wir behalten uns Strafanträge gegen den Zeugen vor. Sie sind vorläufig entlassen, Herr Bürgermeister. Gareis tritt hinaus in den Vorraum der Turnhalle. Der Garderobediener hilft ihm mit ängstlicher Beflissenheit in den Mantel. Der Wind jagt Regen in sein Gesicht. Er drückt den Hut tiefer in die Stirn. Dem Treduk muss ähnlich zumute gewesen sein, als ich ihn ankotzte, denkt er. Armes Luder. Man vergisst in der Macht, wie einem Machtlosen zumute ist, wenn auf ihm herumgetreten wird. Armes Luder. Jetzt nicht zum Rathaus. Ziellos streift er die Hauptstraßen, die Nebenstraßen, zum Bahnhof und zurück. Guten Tag, Herr Bürgermeister. 5 Brasil, bitte. 5 Brasil. Zu 20. Ja, also die da? Ja, die da. Ja, ja. Und das Adressbuch, bitte. Das Adressbuch? Das Adressbuch. Bitte schön. Es wird dunkel. Der Laternenanzünder ist unterwegs. Bei der Stolperstraße biegt er ein, folgt ihr. Vor Nummer 72 macht er Halt. Mustert das Haus. Herein. Guten Abend, Frau Tredup. Ich hätte gern Ihren Mann gesprochen. Oder ist Ihr Mann nicht da? Sie sehen sehr blass aus, Frau Tredup. Was fehlt Ihnen? Sie sind natürlich böse auf mich. Ihr Mann wird Ihnen erzählt haben. Darum bin ich hier. Wir sind nicht immer Herr unserer Nerven. Ich war ungerecht. Was ich tun kann, Ihrem Mann zu helfen, das soll geschehen. Ich habe gehört, er hat seinen Posten verloren. Das tut mir sehr leid. Sie sollten mir eine Möglichkeit geben, mit Ihrem Mann zu sprechen. Wenn Sie mir nicht verzeihen wollen, so ist das Ihre Sache. Aber vielleicht will Ihr Mann... Ja? Ich warte. Wie? Er ist noch immer nicht gekommen. Er ist fort. Ich warte seit dem Abend... Und er kommt nicht wieder. Wie lange haben Sie nicht geschlafen, Frau Tredup? Kommen Sie. Kommen Sie. Er führt sie zum Bett. Willenlos folgt sie ihm. Er hebt ihr die Beine an und deckt sie zu. Schlafen Sie jetzt. Schlafen Sie jetzt, er kommt wieder. Auf 10 Spitzen verlässt er das Zimmer.